Aus Anlass des erfolgreichen Verlaufens des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fand am 21. Mai in Dhaka, Bangladesch, eine Zusammenkunft statt. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen, Sozioideologie, Studienorganisationen und der Massenmedien in Bangladesch, wie der Generalsekretär der Jatiya-Partei, der Sekretär des ZK der Arbeiterpartei und der Vorsitzende des Bangladesch-Koreanischen Freundschafts- und Solidaritätskomitees. Auf der Zusammenkunft betonten die Redner, die Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei der Ausdruck des einmütigen Willens und Wunsches des ganzen koreanischen Volkes und der progressiven Menschen der Welt. Sie seien davon überzeugt, dass die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk getreu der von Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag dargelegten Idee und Linie einen glänzenden Erfolg im historischen Kampf für den endgültigen Sieg erzielen werden.